total verkehrte, eine falsche Welt und das prangere ich an. Ich finde das nicht gut. Alle sind unecht. Und wir prangern das an. Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Wie man sich vielleicht jetzt schon denken kann, wird es heute um Kritik gehen. Aber nicht um die Kritik von etwas Bestimmtem, sondern um Kritik an uns für sich. Keine Angst, wir gehen nicht bis zu Kant und Hegel ins 18. und 19. Jahrhundert zurück. Sondern wir gehen nach Bremen. Zu Freek Huisgen. Der hat einen Vortrag drüber gehalten. Unals Miss. Wie Kritik nicht funktioniert. Kritik als begleitendes Resonieren nämlich. Und wie wird mit Kritik umgegangen? Ich persönlich frage mich ja schon seit Jahrzehnten, was es bedeutet, wenn es in den Nachrichten zum Beispiel heißt, jemand würde eine Kritik zurückweisen. Auch darum wird es heute gehen. Hören wir also in den nächsten zwei Stunden Freek Huisgen Un als Miss. Kritik als begleitendes Resonieren. Jedermann weiß, die Demokratien halten sich fürchterlich viel darauf zugute, im Unterschied zu anderen nicht-demokratischen Systemen Kritik zuzulassen, Meinungsfreiheit zu schützen, etwas, was als hohes Gut gilt, und was in den sogenannten nicht-demokratischen totalitären Systemen wie es heißt, nicht erlaubt, sondern zum Teil sogar unter Strafe gestellt sein soll. Grund genug, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen, zumal ja auch hierzulande Stimmen laut werden, die sagen, naja, mit der Kritik ist es nicht mehr so weit her, das war früher schon mal anders, man denke nur an die berühmten 68er Jahre, da gab es noch Kritik, zum Teil Systemkritik sogar. Damit sei es jetzt vorbei. Hinsichtlich der Systemkritik will ich gar nicht widersprechen, ansonsten aber schon. Es ist so, wie die Demokratie von sich selbst sagt, man darf hier seine eigene Meinung haben, sogar eine kritische ist erlaubt. Ich würde sogar sagen, nicht nur erlaubt, sondern partiell sogar gefordert. Jedermann weiß oder erinnert sich aus der eigenen Schulzeit, da gab es so etwas wie die Erziehung zur Kritikfähigkeit, hierzulande ein anerkanntes Erziehungsziel der Nachkriegsdemokratie. Und von der Erlaubnis zur Kritik behaupte ich, im Unterschied zu anderen Skeptikern, wird hierzulande auch kräftig Gebrauch gemacht. Kritik wird geübt, zum Beispiel von Studierenden an der zunehmenden Verschulung des Studiums, von Arbeitern und Angestellten an Löhnen, Gehältern, Arbeitszeiten und Arbeitslosigkeit. Schüler beklagen sich über ungerechte Lehrer, Verdienende über zu hohe oder ungerechte Steuern und so weiter. Umgekehrt beschweren sich auch die kritisierten Unternehmer über zu hohe Lohnforderungen, Politiker über zu geringe Steuereinnahmen, Lehrer über fehlende Motivation bei ihren Schülern und so weiter. Aber, wie Sie wissen, auch Kriege, Armut in der dritten Welt, Flüchtlingsbewegungen, Umweltzerstörung werden kritisch aufs Korn genommen. Kritisiert wird also hierzulande immer und überall und eigentlich von fast jedem. Den Menschen, der hierzulande rundum zufrieden mit seinen Lebensverhältnissen ist, den gibt es kaum. Eigentlich nicht, fast nicht. Überall entdecken Leute aus allen Berufen, Schichten, Klassen, dass ihre jeweiligen Interessen, vor allen Dingen die aus den unteren Schichten und Klassen, da müssen wir uns ja nichts vormachen, nicht so recht aufgehen und legen Beschwerde ein, kritisieren also diesen Zustand ihrer nicht aufgegangenen Interessen. Neben der Kritik allenthalben, aber auch Lob der Meinungsfreiheit, Lob, dass diese Freiheit zu kritisieren existiert und sogar geschützt wird. An dieser kurzen Einführung fallen mir gleich drei Dinge auf. Finde ich drei Dinge bemerkenswert, die ich mal entwickeln werde, und daraus wird dann die zentrale Frage oder die zentrale These, die ich dann erläutern möchte, deutlich. Das Erste, was ich merkwürdig finde, ist, wenn von Kritik hierzulande kräftig Gebrauch gemacht wird, dann gibt es ja wohl auch viel zu kritisieren. Das wird ja wohl so sein. Wenn alle Welt kritisiert, dann aber würde ich den ganz schlichten Schluss ziehen, noch ohne mir die Kritik im Einzelnen anzusehen, den Charakter der Unzufriedenheit zu erörtern, dann aber spricht das doch eigentlich gerade nicht für diese Gesellschaft, und dann ist doch auch umgekehrt ein Lob der Meinungsfreiheit, ein Lob der Freiheit der Kritik gänzlich unangebracht. Um die erste Merkwürdigkeit mal pointiert zuzuspitzen, würde ich sagen, ich finde es merkwürdig, wenn jemand sagen würde, mir geht es echt beschissen, aber ich finde es klasse, dass ich das frei sagen darf. Die zweite Merkwürdigkeit sehe ich in Folgendem. Bei der allseits und überall durchgesetzten Kritik und dem gleichfalls durchgesetzten Lob der Meinungsfreiheit sollte man, könnte man doch meinen, dass die in der Kritik angemahnten Verbesserungen aller möglichen Lebensumstände erreicht worden sind. Dass eine Abschaffung angeprangerter Missstände erreicht worden ist oder wenigstens teilweise gelungen ist. Dem ist bekanntlich nicht so. Ich möchte fast sagen, im Gegenteil. Denn es hört zum einen das Kritisieren ja einfach gar nicht auf. Wenn aber die angeprangerten Umstände erledigt wären, bräuchte man nicht mehr kritisieren. Dann könnte es einem so gehen wie jenem Urlauber in der Reklame, der im Liegestuhl sitzt und ein Engel schwebt am Strand ein, so ein kleiner, kennt ihr vielleicht, und sagt, du hast drei Wünsche frei, und er überlegt und überlegt und überlegt und dann macht er, erledigt den Engel wie eine Mücke und sagt, ich habe keine Wünsche. Solche Leute find's hier nicht. Die Kritik geht weiter. Daraus schließe ich, dass die angeprangerten Lebensumstände, mit denen Menschen zufrieden sind, eben nicht beseitigt worden sind. Das Kritisieren hört, wie gesagt, nicht auf. Und es verhält sich auch so, da gehört gar nicht viel Überlegung zu, dass die meisten der aufgezählten Kritiken überhaupt nicht neu, sondern altbekannt sind. Seit Jahren wiederholt, ich würde sogar sagen seit Jahrzehnten, wiederholt vorgetragen werden. Viele von ihnen gehören sogar zu einer Art Standardrepertoire kritischer Bürger. Man denke nur an die Beschwerden über die Steuern. Man denke aber auch an die Kritik der Studierenden an Verschulung. Diese Kritik habe ich vor 40 Jahren schon erst selbst vorgetragen und dann kritisiert. Kritik an Einkommensverhältnissen, Kritik an Arbeitslosigkeit, Kritik an Arbeitsverhältnissen, zu viel und zu heftig, Kritik an Umweltzerstörung, Kritik an ziemlich unfriedlicher Welt, Kritik an Armut in der dritten Welt. Das sind doch keine neuen Kritikumstände. Die gibt es doch schon mindestens einem halben Jahrhundert. Natürlich, will ich gar nicht verhehlen, kommen auch neue Kritikgegenstände dazu. Hartz IV gibt es noch nicht lange, wird kritisiert, würde ich aber sagen, es ist nur eine neue Form altbekannter Armut. Wie werden Arbeitslose hierzulande durchgefüttert? Oder die sogenannte Klimakatastrophe? Auch nur eine jetzt neu in die Schlagzeilen geratene Form alter Naturzerstörung, die Marx schon im ersten Band des Kapitals angeprangert hat. Studiengebühren. Zwar ein neuer Gegenstand, aber auch nur eine neue Form altbekannter, ewig bekannter sozialer Selektionsmaßnahmen. Andere Kritikgegenstände, na klar, entfallen. Und zwar nicht, weil die angeführten kritikablen Umstände verbessert, bereinigt worden wären, sondern weil einfach die Umstände nicht mehr existieren. Ja, wenn die DDR weg ist, dann kann man sie nicht mehr kritisieren. Dann kann man nicht mehr sagen, verdammt nochmal immer dieses Warten an der Zonengrenze und die DDR-Bürger keine Reisefreiheit. DDR weg, entfällt es. Dass diese zweite Merkwürdigkeit, Kritik geht weiter, aber die kritikablen Umstände haben sich zu großen Teilen eben gar nicht geändert, dass dies festzustellen ist, liegt nicht daran, dass die Kritik bei den zuständigen Stellen nicht gelandet wäre. Nichts von dieser Kritik wird geheim gehalten, sonst könnte ich nicht so darüber reden und wäre mir auch nicht so sicher, dass jeder hier im Saal wüsste, wovon ich rede. Nein, alle genannten Beispiele sind bekannt, sind öffentlich. Die Adressaten der Beschwerden der jeweiligen Kritik erfahren sie und reagieren auch drauf. Also Gehör findet die Kritik schon. Doch scheint zu der jedermann erlaubten Kritik hierzulande dazu zu gehören, dass alle kritisierten Personen und Einrichtungen, ich lasse es mal so ganz offen, deswegen noch lange nicht einsehen, dass ausgerechnet sie etwas an ihrem Verhalten, an ihren Taten, an ihren Sachen, an ihren Werken aufgrund der Kritik zu ändern hätten. So schlicht und bescheiden die Kritik auch ausfallen mag. Fassen wir zusammen eine bescheidene Kritik. Da wollen Leute einigermaßen erträgliche Lebensumstände. Also wenigstens ein Einkommen, von dem sie einigermaßen erleben können. Beschweren sich also über Lohnverhältnisse mit periodischer Arbeitslosigkeit. Jedermann weiß, das findet keinen Anklang bei denen, an die diese Beschwerde gerichtet ist. Sie wird sogar mit Gegenkritik beantwortet, die da heißt, entweder die Leute seien zu faul, seien verwöhnt, hätten sich nicht genug angestrengt, seien nicht leistungswillig oder wenn man Arbeitsplätze schaffen würde, dann ginge das gegen die Rentabilitätskalkulationen und das sei ja auch für den Standort nicht gut und so weiter. Es gehört also zur Kritik Erlaubnis hierzulande natürlich auch das Recht der Gegenkritik, selbstverständlich. Und diese Gegenkritik, das Recht auf Kritik Zurückweisung, beruft sich ebenso auf das eigene Interesse, wie diejenigen, die die Kritik anmelden, sich auf ihr Interesse berufen. Das letzte Beispiel hat das ja, glaube ich, deutlich gemacht. Und daraus genau ergibt sich eine dritte Merkwürdigkeit. Also Kritik aller Orten, überall, aus allen Klassen und Schichten auf der einen Seite, Kritik Zurückweisung, Gegenkritik, ebenso bekannt und durchgesetzt. Wenn man nur diesmal festhält, dann könnte man eigentlich mit einer gehörigen Portion Naivität auf den Gedanken kommen, dass es doch dann hier ständig krachen müsste. Hier wird die Kritik geäußert, da wird gesagt, kommt überhaupt nicht in die Tüte, ihr spinnt wohl, ihr Parasiten. Eigentlich müsste doch dann ständig, wenn beide auf dem Inhalt ihrer Kritik insistieren und ihm auch ein bisschen ein praktisches Gewicht beimessen mögen, müsste es doch hier ständig krachen, zumal dann, wenn die Gegenstände der Kritik schon ans Mark dieser Ökonomie und der Politik dieser Demokratie gehen. Und es handelt sich durchaus nicht um harmlose Sachverhalte. Die kommen auch dazu, ganz harmlose Gegenstände der Kritik. Wenn ich aufgezählt habe, angefangen von der Kritik der Studierenden an der Hochschulreform, Kritik von einkommensabhängigen Menschen an ihren Arbeitsverhältnissen und so weiter und so fort, dann sind das schon Verhältnisse, die diese Gesellschaft ziemlich prinzipiell charakterisieren. Wieso kommt es dann nicht ständig zu Streit heftigster Natur, wo die Kritisierten und die kritisierenden Abteilungen, die beide auf ihrem Standpunkt beharren, sich schwer in die Wolle kriegen, es Zoff gibt, es Kämpfe gibt, vielleicht sogar das Leben der Republik zum Erliegen kommt? Passiert nicht. Passiert nicht. Merkwürdigkeit. Kritik wird hierzulande nicht ausgetragen, sondern mit Gegenkritik abgebügelt und trotzdem kommt es nicht zum Knall. Was ist denn da los? Nicht einmal kommt es angesichts dieser dritten Merkwürdigkeit zu Infragestellung von Meinungsfreiheit. Ja, was taugt denn die ganze erlaubte Meinungsfreiheit, die ganze erlaubte Kritikfreiheit, wenn die geäußerten, die frei geäußerten kritischen Meinungen doch sowieso folgenlos bleiben und die Angesprochenen weder einsichtig sind noch genötigt werden, sich dieser Kritik zu stellen? Die dritte Merkwürdigkeit ist also folgende. Es geht bei aller erlaubten und stattfindenden Kritik und Gegenkritik in dieser Republik alles seinen wunderbaren Gang. Die zentralen kritisierten Umstände bleiben, Die Kritik geht ungerührt weiter, ebenso wie die Gegenkritik weiterhin läuft. Die Interessendifferenzen oder Gegensätze bleiben also gleichermaßen erhalten, und zwar ohne, dass es hier ständig kracht. Der Witz an dieser Merkwürdigkeit, an dieser Zustandsbeschreibung ist, dass offenkundig die Kritiker und Beschwerdeführer auch dann, wenn ihre Kritik ein ums andere Mal zurückgewiesen wird, weder die Geduld verlieren, auf die Idee könnte man ja schon kommen, und rabiat werden, noch die Kritik lassen. Beide Varianten passieren nicht. Weder werden sie rabiat, noch sagen sie, na dann lasse ich die Kritik. Die Beschwerde bleibt ständig. Die Kritik der Schüler an ungerechten Zeugnissen, die Kritik der Gewerkschaften an ungerechter Reichtumsverteilung und Arbeitslosigkeit, die Kritik aller Einkommensbezieher an zu hohen Steuern und so die Kritik an fehlender Chancengleichheit, alles bleibt nach wie vor kritisiert. Und die Umstände bleiben kritikabel. Und es kracht nicht. Das ist eine komische Geschichte. Es scheint so, als ob in der Form der hierzulande erlaubten Kritik die Kritik und die kritisierten Zustände eine irgendwie geartete Koexistenz eingegangen sind. Die Kritik bleibt ewig die gleiche und die kritisierten Zustände bleiben dem Prinzip nach, unterstreiche ich, auch ewig dieselben. Es ist so, als ob die Kritik, vor allem die von unten, die kritisierten Zustände gar nicht ernsthaft angreifen würde, gar nicht ernsthaft verändern würde, sondern die kritisierten Zustände als Kritik nur resonierend begleiten würde. Sich also selbst als Kritiker nicht ernst nehmen würde. Ja, es herrscht durchgesetzt hierzulande eine Form der Unernsthaftigkeit von Kritik. Das ist die Form, die die erlaubte Kritik auszeichnet. Ich kann auch sagen, Kritik in der hiesigen demokratischen Gesellschaft gibt es als ausgesprochen, ich bin mal vorsichtig, schlechte Kritikkultur. So etwas, eine dauerhaft zur Einrichtung, zur geistigen und öffentlichen Einrichtung geronnene, unernste Kritik verweist darauf, dass hierzulande offensichtlich eine richtige Kritik völlig aus der Mode gekommen ist, wenn sie denn je in Mode war. Thank you. wie dieser Zustand mit den drei Merkwürdigkeiten, diese merkwürdige Koexistenz von Kritik und aufrechterhaltenden kritikablen Zuständen ohne Krach zu erklären sind, das ist das Thema des Vortrags. Ich möchte ins Zentrum stellen die Fehler der Kritik, die hierzulande durchgesetzt sind, bleibe vor allen Dingen bei den Fehlern, die so in der öffentlichen Debatte gemacht werden, und werde die ganze Wissenschaftskritik draußen lassen. Ich werde dann nach den Fehlern, die die Kritiker machen, darauf eingehen, wie ihnen geantwortet wird von den Kritisierten, und werde dann versuchen, in einem Schlussteil kurz die Merkwürdigkeiten aufzulösen, die ich eingangs eingeführt habe. Ich fange mal etwas prinzipiell an. Der Ausgangspunkt jeder Kritik, jeder richtigen und jeder falschen Kritik, ist die Unzufriedenheit. Ganz schlicht. Da prüft ein Mensch seine eigenen oder fremde Sachverhalte, mit denen er konfrontiert wird, an seinem Maßstab, dem Maßstab seines individuellen Interesses. Und er stellt eine Differenz fest, ganz schlicht. Die große oder kleine Welt um ihn herum weicht von diesem Interesse ab. Deswegen stellt sich Unzufriedenheit ein. Sei es, um mal mit der kleinen Welt anzufangen, weil das Essen, das man in der Kneipe bestellt hat, nicht schmeckt. Oder in der größeren Welt, weil das Einkommen schon wieder mal gekürzt worden ist. Aber auch, wenn es den Urlaub verregnet hat. Und schließlich, wenn die Regierung mit der Perspektive Arbeit bis 67 aufwartet, all das Gegenstände aus der großen und kleinen Welt, die Kritik heraufbeschwören, die unzufrieden machen. Diese Konstatierung der Abweichung meines individuellen Interesses von den Werken und Sachverhalten und Plänen, mit denen ich konfrontiert bin, das ist so etwas wie die Rohform der Kritik. Ich würde mal pointiert sagen, es ist eigentlich noch keine Kritik. Was ich will und das, was da so geboten wird, passen nicht zusammen. Zu einer richtigen Kritik, zu einer Fortsetzung der Feststellung dieses Nicht-Zusammenpassens, zu einer richtigen Kritik, würde dieser Vergleich, diese Feststellung der negativen Abweichung meines Interesses mit den Umständen, überhaupt erst dadurch, dass der Kritiker sich die Frage nach dem Warum ist das eigentlich so stellt. Genauer, wenn er prüft, warum eigentlich die Sache, der Sachverhalt, mit dem er unzufrieden ist, so beschaffen ist, wie er beschaffen ist. So beschaffen ist, dass es bei ihm diese Unzufriedenheit auslöst. Erst dann ginge die pure Feststellung einer Differenz über in die Form eines begründeten kritischen Urteils über den störenden Sachverhalt. Dann kommt irgendwas raus. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Natürlich kann sich bei so einem Prüfverfahren auch ergeben, dass nicht der Sachverhalt, auf den ich unzufrieden mit dem Finger deute, das Problem ist, sondern die andere Seite, mein Interesse. Kann durchaus sein. Ein Beispiel: Wer zur Regenzeit in Erwartung eines sonnigen Urlaubs in die Tropen fährt und sich dann über den Regen beschwert, hat sie nicht mehr alle. Da ist sein Interesse einfach zu kritisieren. Spinnst du denn? Das weiß man doch. Zu der Zeit fährt man da nicht hin. Da wäre also nicht der Regen zu kritisieren, sondern in dem Fall in der Tat sein Interesse. Aber wenn ich mich umgekehrt in Schule und Studium angestrengt habe, um ein gutes Zeugnis zu bekommen, dann aber trotz aller Anstrengungen zum Beispiel durchfalle oder ein schlechtes Zeugnis kriege, oder wenn Arbeiter auf die Straße gesetzt werden, die ihre 10, 15, 20 Jahre gearbeitet haben, geschuftet haben, dann gibt es gute Gründe, nicht nur unzufrieden, sauer zu sein, sondern nachzufragen, warum es denn bitteschön so ist, dass im hiesigen Schulsystem immer nur circa 30-40% des Abitur schaffen, hochgegriffen, obwohl sich doch alle von Anfang an bemühen bzw. bemühen müssen. Und warum es so ist, dass hierzulande Massenarbeitslosigkeit zum System der marktwirtschaftlichen Ökonomie dazugehört, obwohl sich niemand, der in der Fabrik einen Arbeitsplatz hat, es leisten kann, sich auf die faule Haut zu legen. Wären in der Tat die Fragen zu stellen, was ist denn das für eine Sorte Schulsystem? Was ist denn das für eine Sorte Arbeitsorganisation, für eine Sorte Ökonomie, bei der das immer rauskommt? Das wäre der Übergang von der Rohform der Kritik zur eigentlichen Kritik, der also weggeht von dem Befund, das und das finde ich schlecht, zum Urteil, die Sache selbst taugt nichts, muss geändert oder korrigiert oder abgeschafft werden. Das wäre dann die Einleitung des Übergangs von der Äußerung einer rein subjektiven Unzufriedenheit zu einer objektiven Begründung dafür, warum denn die Sache dem Interesse entgegensteht. Und genau bei diesem letzten Übergang von der Rohform zur eigentlichen Kritik tut sich die hiesige gesamte Kritikergemeinde sehr schwer. Entweder bleibt es bei der puren Äußerung der negativen Abweichung, der puren Äußerung von negativer Befindlichkeit stehen, da wird dann die Rohform, wie ich es genannt habe, der Kritik schon wie eine Kritik behandelt, oder es passieren bei der Kritik, wo es tatsächlich darum geht, dass Argumente gebracht werden, Fehler. Beispiel, neulich im Kino, mein Begleiter oder meine Begleiterin sagt, ich finde den Film blöde. Was sagt das? Der ist unzufrieden oder die ist unzufrieden mit dem Film. Sofern die Äußerung der subjektiven Unzufriedenheit dabei bleibt, ich finde, sagt sie nur etwas aus, nicht über den Film, sondern nur über den Begleiter, der diese Äußerung getan hat. Sagt etwas über ihn und seinen Geschmack aus, aber gar nichts über den Film, den er blöde findet. Aha, kann man dann sagen, das ist einer, der mag diese Liebes- oder Action-Szenen nicht. Da wird ein Geh- oder Missfallen geäußert und das kritische Urteil bleibt auf der Ebene der Kundgabe des persönlichen Geschmacks schlicht stehen. Und es unterbleibt von vornherein jede Bemühung, einmal genauer zu überprüfen, ob das Auseinandertreten von der Erwartung, um in meinem Beispiel zu bleiben, an den Film und dem Film selbst, am Film oder an einer komischen Erwartung des Filmbesuchers liegt. Diese Kritik bleibt, das meine ich jetzt ernst und es ist durchaus kein Scherz, bleibt eigentlich auf der Ebene der Äußerung des Kleinkindes stehen. Das Kleinkind schreit, wenn ihm etwas nicht passt. Theoretisch formuliert das Ganze, ändert aber an der Sache nichts. In dieser Kritik, ich finde, treten die geäußerte Absicht, eine Kritik zu formulieren, der Ausgangspunkt ist ja eine Unzufriedenheit, und die Durchführung der Kritik völlig auseinander. Es bleibt schlicht stehen bei der Selbstdarstellung einer subjektiven Befindlichkeit, beim vorbegrifflichen Genörgel, beim geschmäcklerischen Resonieren. Kein Wunder, dass deswegen diese Sorte Kritik auch zwangsläufig, praktisch, folgenlos bleiben muss. Wer so seine Befindlichkeit in der Kneipe, im Kino oder sonst wo äußert, der kann zwar im Kino aufstehen und gehen, der kann aber genauso sitzen bleiben und den Film dauerhaft mit der selbstdarstellerischen Demonstration seines guten oder anderen Geschmacks sehr zum Ärger der Umsitzenden begleiten. Beides ist möglich. Beides kann er machen oder lassen. Er wollte ohnehin nicht mehr als nur, ich finde, seine eigene Befindlichkeit äußern. Er wollte über seine Person etwas vermelden. Der kritisierte Film hat sich da im Prinzip längst rausgekürzt. Kritik mündet dann in Formen der Selbstdarstellung, der die kritisierte Sache oft nur äußerliches Material ist, ich finde, bescheuert. Jetzt zu den Fehlern, die hierzulande beim Kritisieren gemacht werden und die ich verantwortlich machen möchte für diese merkwürdige Koexistenz, die ich in den drei Merkwürdigkeiten am Anfang genannt habe. Wenn ich von Fehlern spreche, dann sage ich, da geht es schon darum, über die pur geäußerte Unzufriedenheit, über das ich finde, hinauszugehen und irgendein Argument hinzuzufügen, das in irgendeiner Weise die kritisierte Sache betrifft. Ich habe mir drei Abteilungen von Fehlern rausgesucht, die bekannt sind. Ich bin mir sicher, dass sie hier auch verbreitet sind. Die drei bekannten Abteilungen, es gibt noch mehr, heißen UM als MIS. Fangen wir mit dem ersten, mit dem UN an. Undemokratisch, unsozial, ungerecht. Wem an dieser Stelle schon einfällt, dass das das Muster der Kritik ist, mit dem Attac auf die G8-Gipfel losgeht, liegt richtig und kann sich ruhig schon merken, dass es eine Form der falschen Kritik ist. Ein bekanntes Beispiel. Frauen, die auf einem Arbeitsplatz, auf dem auch Männer arbeiten, weniger Lohn für gleiche Arbeit als die Männer bekommen, fordern höhere Löhne mit dem Argument, das sei ungerecht. Vielleicht auch, das sei sozial ungerecht. Dasselbe, wenn Ossis sich über Arbeitsverhältnisse oder Sozialverhältnisse beschweren, weil sie da weniger kriegen als gleichgelagerte Wessis. Auch dort heißt es ungerecht, unsozial und so weiter. Was hat es damit auf sich? Wohlgemerkt, der Ausgangspunkt bei diesen Frauen, die sich über die ungleiche Bezahlung an gleichen Arbeitsplätzen beschweren, der Ausgangspunkt von denen ist nicht ein Gerechtigkeitsfanatismus, sondern die wollen einfach mehr Kohle, ganz klar. Ist auch unmittelbar einzusehen. Das beste Beispiel oder der beste Beleg dafür, dass es sich so verhält, ist, wenn Sie, nehmen wir mal an, oder wir können auch die Männer nehmen, mehr als andere am gleichen Platz kriegen würden, würden Sie nie sagen, das ist ungerecht. Gerechtigkeit ist nur die Verkleidung des Ärgers über weniger oder vielleicht sogar zu wenig Lohn. Der Ausgangspunkt ist Unzufriedenheit mit Lohn. Jetzt geht es nicht so weiter bei Ihnen, in dieser Beschwerde. Warum ist denn das bitteschön so, dass an gleichen Arbeitsplätzen Männer hierzulande mehr verdienen als Frauen? Woran bemisst sich eigentlich hier Lohnhöhe? Was sind eigentlich die Kriterien, nach denen hier über Lohnhöhe entschieden wird, wenn das dabei rauskommt? Nein, das wäre der Übergang zur richtigen Kritik. Stattdessen ist die Kritik fertig mit dem Befund, das ist ungerecht. Die Beschwerde, der Lohn ist zu wenig, der reicht mir nicht, kriegt jetzt einen moralischen Stempel verpasst. Ungerecht. Einen moralischen Titel verpasst. Warum eigentlich? Warum lassen Sie es nicht dabei zu sagen, es ist zu wenig, wir wollen mehr Ausschluss? Warum ungerecht? Jedermann weiß es. Weil, wenn man mit der Forderung nach mehr Geld zugleich auf die Abweichung von angeblich gültiger Moral, Gerechtigkeit ist ja einer der höchsten moralischen Titel hier, verweist, dann denken sich die Fordernden, muss diese Forderung doch einleuchten. Das ist der Gedanke. Einfach nur sagen, ich will mehr Kohle, da würde man glatt konfrontiert mit dem Vorwurf Egoismus, Materialismus und so weiter. Also hat man sich hierzulande angewöhnt, das eigene Interesse moralisch zu verkleistern. In der Hoffnung, dann würde was draus, weil doch jedermann weiß, diese Moral gilt hierzulande. Es ist also mit der moralischen Verwandlung des Ausgangspunktes, mit der moralischen Verkleidung des Ausgangspunktes, nicht nur der Ausgangspunkt verwandelt, um die Ecke gebracht, weil jetzt die Forderung für sich genommen gar nicht mehr Einkommen, mehr Lohn, sondern nur noch gerechte Verhältnisse einklagt. Und es ist zugleich damit auch die Sache selbst, der Lohn, die Lohndifferenz, verwandelt, in was anderes verwandelt. Das ökonomische Interesse des Unternehmers, der denen das, den Männern das zahlt und den Frauen das zahlt, das muss sich ja auf ein Interesse zurückführen. Was ist ja, wenn die Unternehmensleitung von einer Frau wäre, in Händen einer Frau wäre, wäre es ja kaum anders. Das ökonomische Interesse des Unternehmers an der Senkung der gesamten Lohnsumme, wovon das nur eine Technik ist, wird in das moralische Problem, das sei doch ungerecht, verwandelt. Als würde es in den Betrieben nach den Maßstäben von Gerechtigkeit zugehen. Als müsste man die Unternehmer nur darauf verweisen, hey, das ist doch ungerecht. Und schon müsste es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen, die sagen, stimmt, so geht's nicht weiter. Das ist nicht um Gerechtigkeit, sondern um, wie nennt man das, Gewinninteresse, Profit, Wachstum etc. geht, ist ja, glaube ich, klar. Es handelt sich also bei dem moralischen Vortrag der Kritik um eine Verharmlosung des Gegners und der Sache. Verharmlosung, weil dort, wo ein offenkundiger Gegensatz in der Lohnfrage existiert, eine Interessenidentität implizit unterstellt ist. Als ob es beiden Seiten doch eigentlich nur um Gerechtigkeit zu gehen hätte. Eigentlich müssten doch die, die uns weniger zahlen, genauso an Gerechtigkeit interessiert sein wie wir. Was kommt dabei raus? Ich habe so einen Streit mal in Bremen erlebt, nicht in der Fabrik, sondern außerhalb der Fabrik, wo der Unternehmer alle Männer auf den Lohn der Frauen runtergestuft hat. Ganz gerecht. Das war gerecht jetzt. Dass diese Sorte Bedienung der Gerechtigkeit der Frauen natürlich nur die weitere Durchsetzung seines Interesses an Absenkung der Lohnsumme ist, ist klar. Aber die Frauen standen blöd da. Ihre Unzufriedenheit ist natürlich geblieben, weil der Ausgangspunkt war doch mehr Geld. Und sofern die Unzufriedenheit da war, muss man auch sagen, ist natürlich auch ihre moralische Tünche auch nur geheuchelt, auch nur instrumentell, auch nur Vehikel, um vielleicht da was rauszukriegen, passt nicht, haut nicht hin. Spätestens hier könnten alle diejenigen, die mit Gerechtigkeit argumentieren, darauf kommen, dass es sich dabei um eine falsche, um eine untaugliche Kritik handelt. Man sollte sich von der Gerechtigkeitsmoral gänzlich verabschieden, weil jeder hergestellte Zustand von Gerechtigkeit, der die Gleichheit zwischen zwei Größen postuliert, zugleich die Ungerechtigkeit zwischen anderen Größen notwendigerweise nach sich zieht. dass alle diejenigen, die Gerechtigkeit reklamieren, sich sofort anhören müssen, dann ist es aber nach folgender Hinsicht ungerecht. Also in anderen Fällen sagt der Unternehmer, es ist zwar die gleiche Arbeit, die er leistet, aber die schaffen am selben Arbeitsplatz so und so viel mehr, ob es stimmt oder nicht, ist völlig egal, so und so viel mehr, deswegen wäre es völlig ungerecht, wenn ich euch den gleichen Lohn zahlen würde. Jede Gerechtigkeit ist notwendigerweise auf der anderen Seite immer Ungerechtigkeit. In der Arbeiterbewegung gab es in Sachen Lohnforderung auch jahrzehntelang Gerechtigkeitsforderungen. Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Da ist reklamiert worden, wir möchten für unsere Leistung einen gerechten Lohn. Und dann haben sich mit Unternehmern gestritten, das geht bis heute in Tarifrunden so weiter, was denn jetzt nun eigentlich der gerechte Lohn ist, welcher Lohn denn bitteschön der Leistung entsprechen würde. Übrigens wurden früher dafür in der Tat Kämpfe geführt. Der berühmte Karl Marx hat sich heftig dagegen gewehrt und hat gesagt, ihr spinnt, ihr spinnt. Es ist nicht die Frage, dass der Lohn falsch berechnet ist, der euch das Leben schwer macht, sondern es ist das Lohnsystem, was euch das Leben schwer macht. Das ist sein Hinweis auf die Frage, warum ist denn das so? Die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften bis heute haben gesagt, der Lohn ist falsch berechnet. Der Marx hat gesagt, nichts da falsch berechnet. Das Lohnsystem ist notwendigerweise so geartet, dass ihr immer die Angeschissenen seid. Das steht jetzt bloß dafür, wie an der Stelle die Warum-Frage eigentlich hätte weitergehen müssen. Ist dieses Lohnsystem eigentlich beschaffen, dass ständig uns, übrigens den Männern dann gleichermaßen, nicht jenes Einkommen zukommt, mit dem wir einigermaßen leben können? Und da hat der Marx halt gesagt, ja Leute, da müsst ihr ein bisschen tiefer buddeln. Gerechtigkeitsfragen helfen euch da nicht. Der zweite Fall. Jetzt habe ich un an einem Fall, jetzt kommen wir zu als. Ein bisschen ähnlich, aber mit einem kleinen logischen Fortschritt geht es zu, wenn die Kritiker nicht die Moral als Berufungstitel führen, nicht die Moral als Argument führen, sondern ihre Rolle in der Gesellschaft. Wenn sie also jede Forderung, jede Unzufriedenheit, die sie haben, ergänzen um dieses Ich als. Wir als Arbeiter können uns doch die Arbeitszeitverlängerung nicht gefallen lassen. Wir als Lehrer können uns doch jene Sorte zusätzlicher Arbeitserschwernis nicht gefallen lassen. Wir als Ärzte, wir als deutscher Mittelstand, wir als Bauern, wir als Studenten, oder heute sogar, die Parole ist wahrscheinlich euch noch geläufig, weg mit Hartz IV, das Volk sind wir, ist auch nichts anderes als diese Als-Formulierung. Wir als Volk haben doch wohl das Recht, einer anderen Berücksichtigung einzufordern, als ausgerechnet, dass ihr uns mit Hartz IV bedient. So, was hat es damit auf sich? Das ist insofern ein kleiner Fortschritt in der Logik des Fehlers der Kritik, als hier der Gegensatz des Kritikers zum kritisierten Objekt von ihm selbst von vornherein unter einen Vorbehalt gestellt wird, meint Folgendes. Wir als Arbeiter müssen uns diese Arbeitszeitverlängerung nicht gefallen lassen. Heißt ja, die Arbeitszeitverlängerung ist gar nicht für sich kritikabel, sondern nur, sofern sie Arbeiter betrifft. Arbeiter betrifft, die so etwas wie ein fleißiges, strebsames Arbeiterleben hinter sich haben und die deswegen so eine zusätzliche Schikane nicht verdient haben. Das ist die Behauptung. Hier wird also implizit Bezug genommen auf angebliche besondere Verdienste, die aus der Rolle der jeweiligen Berufsgruppe oder ich sage jetzt besser mal Stand des Standes mit der entsprechenden Bedeutung in der Gesellschaft abgeleitet wird, gemessen an denen so etwas wie die Arbeitszeitverlängerung oder ähnliches eine Zumutung darstellen, wo wir uns doch so aufopfern für das Allgemeinwohl, wo wir doch die Wachstumsgaranten sind, wo wir doch, kennt ihr von euren Eltern in Russland, Deutschland aufgebaut haben. Da kann man uns doch jetzt nicht arbeitslos machen. Und so weiter und so fort. Nichts als Standesdenken bestimmt diese Sorte falscher Kritik, in der sofort der Übergang, das merkt man im Tonfall auch, von der Kritik zum Beleidigtsein liegt. Da sind sie beleidigt. Und wer beleidigt ist, übrigens große Teile der Arbeiterbewegung, die heute Einwände machen, tragen Argumente dieser Art als Beleidigung vor. Wir doch, wie kann man uns das zumuten? Und wer beleidigt ist, der will am Betrieb, an der Schule, Beispiel Arbeitszeitverlängerung, ohnehin nichts mehr ändern, sondern macht sofort alles weiter mit, im Bewusstsein, dass er doch eigentlich im Recht ist und der Betrieb, der Staat, die Schule im Unrecht ist. Er hat sich eigentlich mit dieser Sorte von Standesbewusstsein geprägten Kritik nur eine andere Haltung zum kritisierten Sachverhalt zugelegt. Der Sachverhalt bleibt der, der ihm Ärger bereitet, und er macht ihn mit im Bewusstsein, dass er Recht hat und die anderen Unrecht. Das hilft. Erneut unterlässt er in dieser Variante die Frage nach dem Warum. Warum macht der Betrieb und der Staat das? Danach wird erneut nicht gefragt. Immer nur wird gesagt, das darf er mit mir doch eigentlich nicht tun. Eine obendrein auch noch sehr alberne Feststellung, weil er tut es ja gerade. Zu all dem, was die mit einem anstellen, sagen, es darf er nicht. Und die Gegenseite macht es ungerührt weiter, ist nichts anderes als das Insistieren auf einem psychologischen Rechtstitel, bei dem man sich dann einigermaßen ausruhen kann, der aber an den Verhältnissen nichts ändern wird. letzte Variante. Jetzt habe ich un, jetzt habe ich als, jetzt kommt miss. Studierende, nehmen wir mal ein Beispiel davon. Studierende gegen Studiengebühren. Da hat man Argumente der folgenden Art gehört. Wir sind gegen Studiengebühren, weil da bleiben die Studenten aus, die Deutschland doch braucht. Was sich in den ersten Varianten schon implizit angedeutet hat, kommt hier, wie ich meine, in Reinform zum Ausdruck. Hier wird als Begründung der Kritik, in dem Fall an Studiengebühren, auf ein angebliches Interesse deutscher Bildungspolitik verwiesen, das durch die Einführung der Studiengebühren selbst schwer unter die Räder kommen würde. Das könnt ihr doch nicht machen, dann bleiben doch die Studierenden aus in den Studiengebühren einfach, die ihr doch haben wollt. Also liegt doch hier eine Interessenkoinzidenz vor, heißt die Behauptung. Die Logik, die hier richtig offenkundig zum Argument gemacht wird. Mein Interesse ist gar nicht allein meines, sondern ist auch das Interesse der staatlichen Bildungspolitik. Es wird also hier im Argument der Gegensatz zwischen dem Interesse der Studierenden, denen die Studienfinanzierung zusätzlich erschwert wird, und dem Gebührenbeschluss der Bildungspolitik gleich ganz von vornherein geleugnet. Dabei war auch er der Ausgangspunkt der Beschwerde. Die haben nicht die Studenten gefragt, wollt ihr? Und da haben die Studenten gesagt, nein. Und hat der Staat gesagt, naja, wir sitzen ja alle in einem Boot, dann lassen wir es. Sondern die Beschwerden sind ja deswegen zum Teil auf die Straße gegangen, weil der Staat sich nicht drum gekümmert hat. Dennoch wird im Argument hier aus dem Gegensatz eine von den Studenten behauptete, von vornherein unterstellte, aber auch hier natürlich wiederum überhaupt nicht überprüfte Interessenidentität zwischen den Studierenden und der Bildungspolitik. Es wird wie ein Missverständnis vorgestellt. Es muss doch ein Versehen sein von euch. Habt ihr denn die Auswirkungen gar nicht bedacht? Das könnt ihr Bildungspolitiker doch gar nicht wollen. Das, was die wollen, wird theoretisch nur konfrontiert mit dem Hinweis, das könnten die eigentlich gar nicht wollen. Eine Form der Albernheit, die eigentlich gar nicht theoretisch zu nennen ist. Warum der Staat das Gegenteil andere Form betreibt, als was die Studierenden unterstellen, wird wiederum nicht ermittelt. Es werden Interessen unterstellt. Es ist eine Form der idealistischen Argumentation. Gar nicht zu prüfen, was wollen die eigentlich mit der Reform. Sondern ich erfinde mir Interessen aus dem Bedürfnis, auf jeden Fall mein Argument wasserdicht zu machen, indem ich eine Interessenidentität reklamiere. Das ist der dritte Fehler, in dem diese in der Kritik existierende Koexistenz mit denjenigen, die für das Kritisierte verantwortlich sind, schon zum zentralen Gegenstand der Begründung wird. Ich fasse mal diesen ersten Teil zusammen. Die Nichtkritik, also diese Rohform, die sich als Kritik vorträgt, ich finde, und die drei falschen Varianten von Kritik, die ich jetzt genannt habe, es gibt noch mehr, haben zweierlei Sachen gemeinsam. Erstens, alle stellen die entscheidende Frage nach dem Warum. Warum ist die Sache so beschaffen, dass sie meinem Interesse widerspricht? Nicht. Und das Zweite ist, dass sie jedes Argument, was sie bringen, gleich als Bemühen um Berechtigung der Kritik vortragen. Und als Miss. Ich finde sogar, dass das Erste, ich finde, im Nachhinein auch noch unter diesen Berechtigungslogik fällt. Das findet man halt hierzulande sehr häufig, dass die Menschen auf ihre eigene Subjektivität als den höchsten Berechtigungstitel verweisen. Mit mir doch nicht. Diese Sorte Einbildung, gerade der Ohnmächtigen, ist eine verbreitete Dummheit, die man lassen sollte. Dass dieser Berechtigungstitel, dass diese Tour der Berechtigungsargumentation, das Bemühen, die Kritik mit Berechtigungen, die bei der Gegenseite ankommen sollen, zu garnieren. Kritik als Form von Devotheit vorträgt, muss ich nicht extra sagen. Devotheit insofern, als Sie ja immer sagen wollen, wir mit unserer Kritik verweisen euch doch nur auf etwas, was ihr eigentlich auch wollen müsstet. Verweist also auf die Identität eines Interesses. Kritik als Form eines devoten Idealismus. Idealismus, weil das sind alles erfundene Identitäten. Die Sache spricht ja dagegen. Das weiß man ja. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Der Kritikkultur entspricht eine Kultur der Gegenkritik. Entspricht eine Kultur der Kritikzurückweisung. Wenn ich sage entspricht, behaupte ich damit, ja, die Kritik und die Gegenkritik, die sind irgendwie kongenial. Oder um ein Bild zu gebrauchen, wie der Kritiker in den Wald ruft, so schallt es von dem Kritisierten zurück. Die Fehler, die die Kritik macht, werden ihm sozusagen von den Kritisierten als seine Quittung präsentiert. Und weil er sie mit der Zurückweisung, die eigene Kritik, als Quittung präsentiert bekommt, deswegen zieht die Zurückweisung auch so häufig. Es werden ja dieselben Argumente benutzt. Deswegen überzeugt die Gegenkritik auch so häufig. Wer etwas einfach nur uncool oder blöd oder sonst was findet, naja, Und das in den Wald ruft, der darf sich nicht wundern, wenn es aus dem Wald herausschallt: Ich find's aber geil. Da wird ihm ein schlichter anderer Geschmacksstandpunkt entgegengehalten. Eine unselige Nonsensdiskussion schließt sich an. Damit kann man ganze Abende in der Kneipe füllen. Argumentlos einfach Geschmacksfragen sich um die Ohren hauen. Das geht sogar manchmal bis zur Prügelei, von der man am nächsten Tag dann zu Recht nicht mehr weiß, worum sie eigentlich gegangen ist. Subjektiver Befund versus subjektiven Befund. Da darf denn jeder zufrieden sein, der Kritiker, weil er seine kritische Meinung sagen durfte, obwohl natürlich die kritisierte Sache so geblieben ist, wie sie war, und desgleichen der Konterkritiker, der auch seine subjektive Gegenmeinung absondern durfte. Dass so etwas übrigens auch in Form von "Ich meine" und "Ich finde" in Universitäten Einzug gehalten hat, ist, sachgemäß. Eine Universität, die ihre Wissenschaft pluralistisch organisiert, gerade in Geisteswissenschaften, darf sich nicht wundern, wenn ihre Studenten auch nur sagen "Ich meine" und fürchterlich beleidigt sind, wenn ich denn sage "Falsch". Und sagen sie: "Ich meine doch bloß." Und ich sage: "Ja, das interessiert mich nicht, dein Argument ist falsch." Naja, sind sie halt beleidigt, kann ich auch nichts machen. Abteilung ungerecht. Ungerecht, unsozial, undemokratisch. Wer etwas ungerecht, unsozial findet, muss sich darauf einstellen, dass er gleichfalls mit dem identischen moralischen Maßstab ausgekontert wird. Wer die Lohnsenkung als ungerecht anprangert, der darf dann eben hören, dass diese Lohnsenkung, nehmen wir ein anderes Beispiel, deswegen fürchterlich gerecht ist, weil doch in allen anderen Abteilungen der Gesellschaft auch ständig gesenkt wird. Die Rente wird gesenkt, das BAföG wird gesenkt, die Sozialleistungen werden gesenkt. Da können doch die Arbeiter nicht protestieren, nur weil bei ihnen auch der Lohn gesenkt wird. Das ist doch nur gerecht. Jede Gerechtigkeitsforderung, habe ich ja vorhin schon gesagt, lässt sich mit einer Gerechtigkeitsforderung widerlegen. Man muss bloß ein anderes Verhältnis dann dafür ins Feld führen. Die Berufung auf den ehrenwerten Stand, dem bestimmte Härten doch nicht zuzumuten seien, als Lehrer, als Student, als Arzt, als Arbeiter oder als ganzes Volk, lässt sich lässig damit auskontern und wird damit auch ausgekontert, dass gerade auf die Verdienste, mit denen die Stände die Zumutungen zurückweisen, Bezug genommen wird. Und zwar folgendermaßen: Wer das Privileg erhalten hat, zu so einem Stand zu gehören, es wird dann gleich als Privileg, hierzulande für das Wachstum etwas beitragen zu können, hierzulande die Kinder verdummen zu dürfen und so weiter. Wer dieses Privileg erhalten hat, also zu diesem Stand gehört, der sich um das Allgemeinwohl verdient macht, der kann doch nicht einfach ankommen und sagen: Es geht mir um mein Privatwohl. Das ist doch unmöglich. Stand heißt doch gerade: Ich berufe mich auf meine Leistungen für das Allgemeine. Dem muss man sagen, ja, du als Diener des Allgemeinwohls, das ist doch gerade das, was dein Privileg auszeichnet, hast dich gerade darin zu bewähren, dass du die nächste Arbeitszeitverkürzung, die nächste Lohnsenkung und so weiter und so fort hinnimmst. Es ist doch gerade dein Job als Stand. Damit hast du doch gerade angegeben, in der Vergangenheit haben wir das alles gemacht, wir als Arbeiter. Und die Gegenantwort heißt, und jetzt willst du es nicht mehr machen? Blöd. So wird es ausgekontert. Ganz schlicht. Und schließlich jene letzte Form des devoten Idealismus, der die Amtsführung von Politik und Ökonomie immer nur am Amtsmissbrauch oder an der Amtsverfehlung kritisiert. Also von vornherein sagt, das Amt ist in Ordnung und die Zwecke sind in Ordnung, aber ihr macht's falsch. Dem wird gerade auf der Grundlage dieser behaupteten Identität, wir wissen, und wir sind auch damit einig, dass ihr eine Politik macht, die nur für das Allgemeinwohl da ist. Der muss sich sagen lassen, dass er als Kritiker die Probleme des Amtes, mit denen er argumentiert, doch wohl nicht richtig einschätzt. Er hat ja auch noch keine praktische Erfahrung im Amt. Er ist doch erst studierendes, angehendes Mitglied der Elite und gehört noch nicht zur Elite. Also wird Ihnen unter Berufung auf die Identität des Zweckes der angehenden Amtsträger in der gesellschaftlichen Elite gesagt, hey Leute, einverstanden, ihr gehört dem nicht zu uns, aber macht euch mal nichts vor, wie das Amt hier beschaffen ist. Da müsst ihr rechnen mit einer Vielzahl von Problemen, die ihr alle nicht seht. Eure Forderung ist denn, jetzt kommen die Antworten, die sich alle aus der Logik der Gegenkritik der Amtsträger ergeben, kennt man, unrealistisch. Oder sie ist nicht finanzierbar, ist auch wieder nicht finanzierbar. Ja, wo sollen wir das Geld hernehmen? Oder sie ist ungerecht, wie ich schon vorhin gesagt habe. Oder sie ist undemokratisch, kann auch sein. Sonderberücksichtigung für Bestimmte, eben Studierende, kann doch nicht sein. Etc. Auch hier wird dem nur zurückgegeben, was der idealistische, devote Maßstab der Kritik ist. Gemeinsam ist diesen Formen der Zurückweisung, also spiegelverkehrt, dass auch Sie natürlich gar keine Urteile über die Kritiker und ihre Beschwerden sind, sondern, wie ich gesagt habe, die kongeniale Quittung für die falsche Kritik. Wo der Kritiker nur seine Berechtigung vorträgt, seine Berechtigung zur Kritik, da ist der Kritisierte auch nur gehalten, die Titel der Berechtigung mal ins Frage zu stellen und kann damit mit dem Kritiker einen munteren Dialog führen, der allerdings immer so ausgeht, dass natürlich diejenigen, die kritisiert sind, und das sind zum großen Teil dann eben Politiker, Unternehmer und so weiter, am längeren Hebel sitzen, Und deswegen allein schon die Berechtigung mit guten Gründen zurückweisen können. Jetzt soll es allerdings auch Ausnahmen geben. Wer sich zum Beispiel als Kritiker von Sachverhalten, die sein Interesse schädigen oder fremde Interessen schädigen, nicht auf dieses Berechtigungsgetue einlässt, wer vielmehr mit richtiger Kritik in die Öffentlichkeit tritt, also begründet, warum es bei Arbeitslosigkeit, die einen getroffen hat, das Management nicht an rationeller Planung hat fehlen lassen, dass daran auch nicht die Ausländer schuld sind oder das Ausland oder eine fehlende staatliche Investitionsbereitschaft oder sonst irgendwas, sondern wer sagt, die Arbeitslosigkeit folgt ganz schlicht einem Interesse von Unternehmen, wie sie mit Lohnsenkungen oder Senkungen der gesamten Lohnsumme den Preis ihrer Waren senken können, um damit auf den Märkten die Konkurrenz auszustechen. Also handelt es sich bei Arbeitslosigkeit, jetzt mal abgesehen von Krise, nur die konjunkturelle Arbeitslosigkeit, um ein notwendiges Produkt dieser hübschen Marktwirtschaft. Wer so anfängt und so argumentiert, also wer mal sagt, Leute, ihr kommt, wenn ihr Fragen des Lohns und der Arbeit und der Arbeitslosigkeit angreift, da kommt ihr nun mal nicht um, wie heißt das immer so schön, die Systemfrage herum. Auch wenn man das nicht so sagt, kriegt so ein Kritiker in der Öffentlichkeit sofort immer wieder dieselbe Antwort. Wo bleibt denn deine Alternative? Diese Kritik gilt nicht als konstruktiv, sie gilt gelegentlich sogar als polizeiwidrig. Die meisten meiner Vorträge, wenn ich sie geendet habe, münden sofort in diese Frage. Was ist denn deine Alternative? Das ist der Hinweis der konstruktiven Kritik als Imperativ. So wird mit richtiger Kritik oder diejenige, die sich darum bemüht, der Warum-Frage, warum ist es so, dass diese und jene Abteilungen mein Interesse schädigen, nachgeht, gekontert. Das ist nicht konstruktiv. Verbinde doch bitteschön deine Kritik mit einem Verbesserungsvorschlag. Sonst höre ich sie mir gar nicht erst an. Ein neuer Berechtigungstitel. Was ist von diesem Imperativ zu halten? Kritik muss konstruktiv sein. So lernt man es auf dem Gymnasium und nicht nur dort. Um es gleich vorweg zu sagen, natürlich ist konstruktive Kritik manchmal vernünftig und angemessen. Kommt auf die Sache an. Ein Beispiel. Wenn in der WG das mit dem Abspülen oder mit dem Müll runtertragen nicht funktioniert, würde ich sagen, liegen alle diejenigen falsch, die Systemfrage aufmachen. Da muss man halt eine konstruktive Alternative machen, wie man das mit dem Abwaschen und mit dem Müll runterbringen anders organisiert. Das liegt schlicht daran, dass, davon gehe ich jetzt mal aus, alle diejenigen, die in dieser Wohngemeinschaft sind, sich in dem Zweck einig sind, dass so alle 4 bis 6 Wochen mal abgewaschen werden muss. Und dass es folglich nach einem besseren Weg zu suchen gilt, diesen gemeinsamen Zweck zu realisieren. Aber jetzt bringe ich ein Gegenbeispiel, von dem ich von vornherein sage, aufpassen. Das hat was Heikles, ich bringe es aber, weil es so schlagend ist. Konfrontieren Sie mal, und sei es auch nur im Spiel, einen Kritiker der Judenverfolgung, einen Kritiker des Holocaust, mit der Forderung, die der sofort einem Menschen um die Ohren hauen würde, der eine Kritik bringt, die ihm nicht gefällt. Nämlich mit der Hinweis, und was ist deine Alternative zum Holocaust? Merkt man, ne? Schlagen, da kann man nicht deutlich machen. Das ist der Imperativ der konstruktiven Kritik. Von vornherein, bevor man sich die Sache, die da kritikabel ist, überhaupt angeschaut hat, sich mit dem Zweck der Sache einverstanden erklären soll. Und nur noch nach anderen, nach alternativen Mitteln suchen soll. Beim Holocaust-Beispiel ist völlig klar, da wird der Zweck nicht geteilt. Ja, wie sollte er auch? Deswegen ist die Frage nach der konstruktiven Alternative so absurd in dem Fall. Überall, wo das vorab, bevor man sich mit der Sache überhaupt befasst hat, angemahnt wird, bitteschön, wo bleibt das Konstruktive, wird verlangt, dass man sich mit dem kritikablen Sachverhalt in seinem Zweck einverstanden erklärt, bevor man sich mit ihm befasst hat und ihn nur nach alternativen Wegen, diesen Zweck zu organisieren, befragen, kritisieren kann. Das heißt also, mit dem Imperativ der konstruktiven Kritik wird eine Denkvorschrift verlangt, die man sich abgewöhnen sollte. Diese Denkvorschrift soll jedermann verpflichten, bevor er überhaupt irgendeine Beschwerde vorgetragen hat, sich auf den Zweck des Beschwerdegegenstandes von vornherein zu verpflichten. Das kritische Denken, bevor es überhaupt angefangen hat, wird unter der Maßgabe der konstruktiven Kritik von vornherein verpflichtet auf die Zustimmung zu den Zwecken, die die kritisierte Sache ausmachen. Kritik der Zwecke, die hierzulande herrschen, soll also nicht erlaubt sein. Das ist der ganze Witz der konstruktiven Kritik. Nur die Kritik der Mittel, mit denen die Zwecke umgesetzt sind, Sag du mir doch mal, wie du die Arbeitslosigkeit beseitigen willst. Natürlich im Kapitalismus, wo es nicht geht. Sag du mir doch mal, wie die Notengebung gerecht sein soll. Was natürlich nicht geht in einem Schulsystem, was auf Selektion aufbaut. Wo also bei Kritikern diese konstruktive Absicht nicht erkennbar ist, ist natürlich die Gegenkritik sofort mit ganz anderen Argumenten und Umgangsweisen bei der Hand. Das werden viele von euch von Ihnen wissen. Dann geht es nicht an der geäußerten Sache weiter. Also was hast du denn jetzt auszusetzen? Das wäre ja vernünftig. Sondern dann geht es an der Person jenes Kritikers, der sich aus dieser Pflicht selbst entlassen hat, konstruktive Kritik zu üben. Was ist denn das für einer? Was will denn der, der so etwas Unerhörtes von sich gibt? Dann wird die Gesinnung der Person getestet, völlig getrennt vom Gegenstand der Kritik, auf die er sich gerade beziehen will. Wird getestet, ob er noch dazugehört, hier zu diesem Laden oder nicht, ob das erlaubt oder verboten ist, was er sagt. Der Kritiker wird also einsortiert, ganz getrennt von der Kritik, die er geäußert hat. So einer ist das also. Kommunist oder was weiß ich, von hier aus auch sonst was, Sozialist, Sekte, Außenseiter, dogmatisch, kennen Sie alles. Das ist der Übergang der Nichtbefassung mit dem ersten Versuch, tatsächlich mal argumentativ der kritikablen Sache beizukommen, wenn das dem Primat der konstruktiven Kritik widerspricht, ist sofort die Frage nach der Polizeiwidrigkeit des Kritikers. In harmloser, was ist denn das für einer, mit dem rede ich nicht, oder in nicht harmloser Form auf dem Tisch. Die harmlose Form, in der das dann als Kritik an dem Menschen vorgetragen wird, ist der Hinweis, den kennt auch jeder, dem fehlt es an Selbstkritikfähigkeit. Alles Kritisierte, bloß sich selbst stellt er nie in Frage. Ja, warum soll er denn sich in Frage stellen, wenn er doch gerade die Arbeitslosigkeit kritisiert? Dann soll man sich doch mit den Argumenten befassen. Nein! Das macht man erst dann, wenn er sagt, ja, ob das richtig ist, was ich mir da ausgesucht habe, weiß ich nicht. Ja, wenn er so gleich dazu sagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dann muss man sich damit erst recht nicht befassen. Also es ist absurd. Das Anliegen ist für sich schon absurd. Selbstkritikfähigkeit wird eingeklagt, ganz getrennt von der Frage, ob das eigentlich stimmt, was er zur Sache gesagt hat. So wird an der Gesinnung des Kritikers weitergemacht. An der Stelle fällt mir immer ein Gedicht von Wilhelm Busch, das habe ich mit, einer der luzidesten Moralkritiker, das meine ich jetzt ernst und gar nicht ironisch, der hat zum Beispiel zur Selbstkritik Folgendes gesagt. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, Der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritiküssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Resümee. Wie lösen sich die drei Merkwürdigkeiten auf? Ich habe schon gesagt, ich wiederhole es eben nochmal. Vom Anfang her wurde die Erlaubnis zur kritischen Meinungsäußerung, zur Wahrnehmung der Freiheit der Kritik als Recht eingerichtet ist und geschützt ist. Da gibt es viel zu kritisieren und dass es viel zu kritisieren gibt. Und die angeführten kritikablen Umstände sind ja auch nicht gerade geringfügig. Da spricht das nicht sehr für diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Zugleich soll man aber diese Gesellschaft, dieses System loben, gerade weil sie es zulässt, dass Kritik geäußert werden darf. Wenn sie sich selbst dafür lobt, muss man sagen, hat sie den Gedanken, ich könnte es ja auch verbieten, immer auch im Kopf. Kokettiert sie also selbst, und manchmal gibt es ja diese Übergänge auch, kokettiert sie also selbst dabei, dass es irgendwo Grenzen der Erlaubten Meinungsfreiheit der Kritik gibt, dass sie dann eigentlich genau in jenes Muster zurückfällt, von dem sie sich immer abgrenzt. Die sogenannten nichtdemokratischen Staaten fällt den meisten nicht auf. Also, mir geht's beschissen, dass ich das äußern darf, ist klasse. Und wenn ich es geäußert habe, geht's mir schon glatt besser. So soll man denken, ist natürlich nicht der Fall. Den Verhältnissen, die Kritik erlauben, werden denn auch, wenn überhaupt, nur Versäumnisse, Verfehlungen, allenfalls Missbrauch vorgeworfen. Das heißt, lauter Abweichungen von den eigentlich hierzulande herrschenden guten Zwecken. Durchgesetzte Kritik, hierzulande durchgesetzte Kritik, das darf nicht verwundern, bemüht sich denn auch weniger um Klärung der Ursachen für geschädigtes Interesse, sondern um den Nachweis der Berechtigung der Kritik. Wo sie erlaubt ist, ja, das ist die Logik, da ist sie doch eigentlich überflüssig. Wo sie denn doch getrieben wird, wo sie denn doch geäußert wird, muss sie doch erst ihre Berechtigung nachweisen, ihr dennoch begründen. Das ist die ganze Logik von Unals und Miss. Das macht das Legitimatorische und Devote der Kritik aus. und erklärt zugleich die Selbstverpflichtung der Kritiker auf die konstruktive Kritik, die sich selbst darauf verpflichtet, vor jeder Prüfung der kritisierten Sache sich nur dem Zweck zu verschreiben, die existierenden Verhältnisse zu verbessern, ohne begriffen zu haben, ob eigentlich dadurch der inkriminierte Sachverhalt, der immer der Ausgangspunkt der Unzufriedenheit, eigentlich weg ist. Kritik stellt deswegen immer Alternativen vor, die die Herrschaft nicht kritisieren, sondern auf Tauglichkeit im Einsatz ihrer Mittel prüfen sollen. Immer bleibt die kritisierte Sache theoretisch ungeprüft und deswegen die Kritik praktisch folgenlos. Es wird ja denjenigen, die kritisiert werden, die Alternative zur geflissentlichen Beachtung und Berücksichtigung vorgelegt. Bleibt folgenlos die Alternative, die Kritik, die sich als Alternative vorträgt, es sei denn, sie passt mal zur Politik der Kritisierten. Damit erweist sich schlussendlich diese durchgesetzte, erlaubte, falsche, folgenlose Kritik als Produktivkraft. Als Produktivkraft für die Herrschaftsform der Demokratie. Und das ist der Witz der Produktivkraft. Mit kritischer Zustimmung, mit affirmativer Kritik, unter affirmativer Kritik des Volkes, regiert es sich leichter, als wenn die immer nicht affirmativ rumstänkern, Generalstreiks veranstalten und sonst was. Es regiert sich eben leichter, wenn Leute mitmachen mit der Einbildung. Und das ist die Einbildung des bürgerlichen Demokraten, mit der Einbildung, sie seien keine Knechte, weil sie doch jederzeit alles kritisieren dürfen. Wenn sie bei sich die Einbildung der Freiheit ausbilden, nichts als Knecht akzeptieren zu müssen, sondern zu allem nur nach der genannten kritischen Weise der Überprüfung akzeptieren müssen. Der kritische Gehorsam des demokratischen Bürgers ist also so etwas wie das geistig-moralische Schmiermittel der Aufrechterhaltung und Benutzung der politischen und ökonomischen Gegensätze dieser Gesellschaft des Kapitalismus. total verkehrte, eine falsche Welt und das prangere ich an. Ich finde das nicht gut. Alles ist unecht. Und wir prangern das an. Und so gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute Un als Miss. Kritik als begleitendes Resonieren. Oder wie Kritik zurückgewiesen wird. Wir haben einen Vortrag von Freerk Huisgen gehört in den vergangenen 2 Stunden. Und damit verabschiedet sich auch Sachzwang FM schon. Bis zum nächsten Mal, wenn der ideologische Staubsauger wieder saugt. Das ist total verkehrte, eine falsche Welt und das prangere ich an. Ich finde das nicht gut. Alles ist unecht. Und wir prangern das an.